Kranich 15,19. Radiozeit für Literatur. Das Hörspiel. Im Studio Harro Zimmermann, herzlich willkommen zu diesem Neujahrskranich am 1. Januar 1995. Robert Neumann, um ihn geht es ja in diesem Kranich, er war ein großer Spötter. Seine scharfen Aperçus zu Autoren und Werken haften wie gnadenlose Verdikte. Zum Beispiel sein Nachruf auf den Dichterkollegen und Tessiner Nachbarn. Zitat: Es stinkt der See, die Luft ist rein, Hans Habe muss ertrunken sein. Seine berühmten Parodien auf Welt- und Halbweltliteratur, gebündelt publiziert unter dem Titel Mit fremden Federn, betrachtete Neumann als eine, Zitat, Methode der literarischen Aggression, die dem Opfer seine Form raubt, um mit ihrer Hilfe nicht auf jemand anderen zu schießen, sondern auf den Beraubten selbst. Es ist die Methode der fünften Kolonne, des sich Einschleichens in eine literarische Persönlichkeit, um sie von innen her in die Luft zu sprengen. Unhumorig, grausam, eine sehr unzarte Handlungsweise mit einem Wort. Für Radio Bremen schrieb Robert Neumann 1958 mehrere Hörspielparodien, die wir zu einer Zweierfolge zusammengefasst haben. Erste Folge: Othello und die Folgen. Es moderiert Gerd Westphal. Meine Damen und Herren, ich gebe mich keinen Illusionen hin, Sie werden es nicht glauben, aber ich muss Ihnen doch wohl erklären, was da gespielt wird. Ich habe hier eine Anzahl weiblicher und männlicher Stars an meiner Seite. Ihre Namen sind Ihnen wohl vertraut, ich selber habe leider ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich nenne darum einen jeden nur Meister. Und was wir heute vorhaben, ist, Ihnen ein dramatisches Panoptikum vorzuführen. Parodien, ja? Und was eine Parodie ist, das wissen Sie. Ja, sehen Sie, Sie glauben es zu wissen, aber Sie wissen es nicht. Ihnen das pedantischer und besserwisserischer nachzuweisen und klarzulegen, das ist meine Aufgabe heute Abend. Was ist das, eine Parodie? Na, wenn ich Kikeriki sage, naja, ich kann es ja sonst noch viel besser, aber immerhin Kikeriki, ja? Habe ich da den Hahn parodiert? Nein, ich habe ihn nicht parodiert, sondern nachgeahmt. Und damit haben wir schon die eine Erkenntnis, die erste: Nachahmung ist keine Parodie. Ja? Weiter. Nehmen wir an, ich sage Schillers Glocke auf Sächsisch auf. Ja? Das lasse ich mir natürlich für den Meister nicht nehmen. Schillers Glocke auf Sächsisch, aber nur ein paar Verse. Bitte, schon das Motto, das Lateinische, heißt dann, altsächsisch, Vivus voco, mortuus blango, fulgura frango. Festgemauert in der Erden steht die Form, aus Leben gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen, sei zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Sechen kommt von oben. Das war doch wirklich ausgezeichnet. Ja, danke schön, das ist genug. Bitte, war das eine Parodie? Überlegen Sie, wem wird da etwas am Zeug geflickt? Wer wird da attackiert? Über wen machen wir uns da lustig? Über Schiller oder über das stolze Volk der Sachsen? Ja, über die Sachsen natürlich. Wir haben den feierlichen Schiller hinunternummeriert, mit Hilfe einer Kostümveränderung, einer Umkleidung ins Sächsische. Umkleidung, Transvestition. Was wir hier haben, ist die einfachste Form einer Travestie. Also merken wir uns als zweites, auch Travestie ist nicht Parodie. Nur noch ein drittes und letztes dieser negativen Beispiele aus dem Krieg. Ach Gott, ja, aus dem vorigen Krieg. Die meisten unter Ihnen waren da noch gar nicht auf der Welt. Da sang ein Barde, wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie durch kummervolle Nächte vor einem Bäckerladen wartend saß, na und so weiter. War das eine Parodie? Natürlich wieder nicht. Der Mann hat für sein Scherzchen Goethes Form genommen, um mit ihr auf den Krieg zu schießen, auf den Ernährungsminister, auf Kaiser Wilhelm, auf jedermann, nur nicht auf Goethe selbst. Und damit können wir unsere Definiersucht, endlich ins Positive kehren und sagen, Parodie ist eine Methode der literarischen Aggression, die dem Opfer seine Form raubt, um mit ihrer Hilfe nicht auf jemanden anderen zu schießen, sondern auf den Beraubten selbst. Es ist die Methode der fünften Kolonne, des sich Einschleichens in eine literarische Persönlichkeit, um sie von innen her in die Luft zu sprengen. Unhumorig, grausam, eine sehr unzarte Handlungsweise, mit einem Wort. Wie das gemacht wird, um Ihnen das möglichst deutlich vor Augen zu führen, setzen wir Ihnen drei Variationen über ein Thema vor. Das Thema ist jene bekannte peinliche Szene im Othello. Ist vielleicht ein Othello unter den Meistern hier? Ja, ich weiß, wir alle sind Othello. Aber ein Shakespeare'scher. Ich kann es ja mal versuchen. Sie, ausgezeichnet. Und eine Desdemona? Vielleicht ich? Sie, wunderbar. Typische Desdemona, wenn ich so sagen darf. Dürfte ich Sie beide nur um ein paar Zeilen bitten, die mit dem Nachtgebet. Hast du zu Nacht gebetet, Desdemona? Ja, mein Gemahl. Kannst du dich einer Sünde noch erinnern, nicht ausgesöhnt dem Himmel und der Gnade, so flehe jetzt alsbald. Ach, mein Gemahl, was willst du damit sagen? Wohl, tu es und sei kurz, ich gehe beiseite. Nicht möchte ich unbußfertig deinen Geist, nein, Gott verhüt's, nicht deine Seele töten. Sprichst du vom Töten? Ja. Dann, gütiger Himmel, erbarm dich mein. Amen von ganzem Herzen. Wenn du so sprichst, dann wirst du mich nicht töten. Und dennoch fürchte ich dich. Denn du bist schrecklich, wenn so dein Auge rollt. Warum ich fürchten sollte, weiß ich nicht, da ich von Schuld nichts weiß. Doch fühl ich, dass ich fürchte. Denk deiner Sünde. Das ist zu dir die Herzensliebe. Und dafür stirbst du. Grausamer Tod, der nur um Liebe tötet. Und warum nagst du so die Unterlippe? Dein ganzer Bauer bebt in blutiger Wut. Das sind Vorzeichen. Doch ich hoffe, sie deuten nicht auf mich. Schweig und sei still. Ich schweige. Was begehrst du? Das Tuch, das ich so wert hielt und dir schenkte. Du gabst es Cassio. Nein, bei Seel und Leben. Ruf ihn herbei und frag ihn. Behüte, Kind, behüte dich vor Meinheit. Du liegst auf deinem Sterbebette. Ja, doch noch nicht zu sterben. Ja, alsbald. Darum bekenn aufrichtig deine Sünde. Denn jeden Punkt mit einem Eid verleugnen entfernt nicht, tilgt die Überzeugung nicht, die ich mit Stöhnen trage. Du musst sterben. Dann Gott erbarm dich mein. Ich sage Amen. Auch du erbarm dich mein. Nie habe ich dich jemals beleidigt, Cassio, nie geliebt als mit der Liebe, die der Himmel selbst gestattet. Niemals gab ich ihm ein Pfand. Bei Gott, ich sah mein Tuch in seinen Händen, mein heilig Weib. Du versteinst mein Herz und machst zum Mord, was ich als Opfer meinte. Ich sah das Tuch. So hat es denn gefunden. Nie habe ich es ihm gegeben. Ruf ihn her, dass er bekennt, wie es ist. Er hat bekannt. Was, teurer Herr? Das Umgang ihr gepflogen. Wie unerlaubt? Ja. Das kann er nicht sagen. Oh nein. Sein Mund ist stumm. Der treue Iago hat dafür gesorgt. Oh, meine Furcht erklärt mir's. Wie? Er tot? Ob jedes Haar ein Leben war, mein Grimm verschlang sie alle. Oh Gott. Er ist verraten. Ich verloren. Oh, Metze. Weinst um ihn vor meinen Augen? Vor Stoße mich und töte mich nur nicht. Nieder mit dir, Metzer. Töte mich morgen. Lass mich heute noch leben. Kein Sträuben. Nur ein Stündchen. Ist getan, braucht's kein Bedenken. Nur bis ich noch gebetet. Es ist zu spät. Danke. Das haben Sie tatsächlich wunderbar gemacht. Sie haben uns diese Szene lebendig in Erinnerung gebracht. Und nun, wie sähe diese Szene aus, wenn nicht Shakespeare sie geschrieben hätte, sondern einer unserer modernen Verfertiger von Gesellschaftskomödien? Ich meine die vom Verein reisender Gastschauspieler, die in irgendeinem Stadium ihrer Karriere draufgekommen sind, dass es am einfachsten ist, wenn sie die Autorentantiemen an sich selber bezahlen und sich aus diesem Grunde ihre Stücke auch selber schreiben. Kurt Götz, Noel Coward. Die Dinge, die Zutaten, aus denen diese Stücke bereitet werden, sind zum großen Teil auswechselbar wie die Bestandteile eines Volkswagens. Immerhin lassen wir es diesmal von Noel Coward sein. Also Othello von Noel Coward. Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Bitte, Othello, wie du willst. Nenn mich nur weiter Desdemona, wenn du unbedingt möchtest, dass mir übel wird. Das tut es, seit ich denken kann. Meine Gouvernante musste bloß sagen, Desdemona wirkte immer sofort. Außerdem zwang sie mich, Spinat zu essen. Ich hasse Spinat. Du auch? Man sollte Eltern verbieten, ihren Kindern solche Dinge anzutun. Ihnen Spinat zu geben oder ihnen Gouvernanten zu geben, die ihnen Spinat geben? Ihnen Vornamen zu geben, die 5 Silben lang sind. Ja, 4 Silben. Sei nicht so rechthaberisch. Selbst wenn es 4 Silben sein sollten, sind es um 3 zu viel. Es sind 4 Silben. Aber kommt doch gar nicht mehr drauf an. Tut mir leid, Esther. Du sitzt hier auf deinem Sterbebett. Oh, wie schrecklich, wie schrecklich. Willst du ein Engel sein und mir diesen Tiegel halten? Was? Aber gib Acht, das Ding ist flüssig, ja. Meine neue Nachtcreme. Die himmlischste, die ich hier hatte, 6,50 €. Schütte dich nicht an. Hast du gesagt Sterbebett? Ja, das. Er stellt den Nachtcreme-Tiegel vorsichtig auf... Nein, entschuldige, das ist die Regiebemerkung. Regiebemerkung mache ich. Nochmal bitte, von Sterbebett. Ja, ja, Sterbebett. Schütte dich nicht an. Hast du gesagt Sterbebett? Ja, das. Er stellt den Nachtcremetiegel vorsichtig auf den Toilettentisch links, kreuzt dann nach rechts und zieht aus der Hüftentasche seines etwas zu wohlgebügelten Anzugs einen Revolver, den er heimlich auf dem Tischchen halbrechts deponiert. Weiter, bitte. Du siehst aber wirklich aus, dass man sich fürchten könnte, Ott. Willst du was trinken? Nein, danke. Schade. Falls du wünschst, dass ich vor meinem Tod noch ein paar Geständnisse mache. Oh ja, fein, schieß los. Ich habe immer nur dich geliebt. Oh, na, ich bitte dich, diese Tour. Du hast mich unterbrochen. Ich habe immer nur dich geliebt und wenn ich je Cassio an mich heranließ, dann nur, weil der unterste Teil seines Rückens dem deinen glich. Ja. So schlank, so stark, ja. So entzückend sonnenverbrannt wie... Sonnenverbrannt? Wie sonst nur bei dir und Iago. Iago und Cassio? Wir Frauen lieben stets den einen in dem anderen und den anderen in dem einen. Brillant, was? Das ist Oscar Wilde. Warum nicht? Eine Kleinigkeit nachgewaltet, aber doch auch ein beträchtliches vorgegürzt. Madame Wünsch? Ich glaube, Monsieur braucht jetzt was Starkes für seinen Magen. Sofort, Madame. Es ist wunderbar. Was? Als du mir vorhin was zu trinken anbotest, wenn ich da schon Ja gesagt hätte statt Nein. Na, dann hätte ich vorhin schon geklingelt, das Stubenmädchen wäre vorhin schon gekommen und ich hätte keine Zeit gehabt, Geständnisse zu machen. Ja, also wie wäre das also gewesen? Na, warte, das machen wir. Ja, machen wir. Schatzilein? Ja? Ach so, also süß, Liebling, gib uns noch einmal die Regiebemerkung. Ja, Othello stellt den Nachtcreme-Tiegel auf den Toilettentisch, zieht dann heimlich einen Revolver... Nee, das genügt, das genügt. Bitte. Othello, du siehst aber wirklich aus, dass man sich fürchten kann. Willst du was trinken? Ja. Einen starken Schnaps für Monsieur. Komme sofort, Madame. In diesem Fall bleibt mir natürlich keine Zeit, dir irgendwelche Ehebrüche zu gestehen. Ich war dir stets treu. Das ist entsetzlich. Ja, was machen wir da? Bleibt mir nur zum Zweck der dramatischen Steigerung höchstens noch... Na, halt, was tust du da? Lass den Revolver sein, nicht in deinen Mund. Oh, rück ihn nicht auf, das ist Schokolade. 1,15 € mit Geschmackswahl, also Vanille oder Himbeer oder so. Das sollen wir versuchen. Wenn ein Mann heutzutage noch einen Revolver zieht, ist entweder der Revolver kein Revolver oder der Mann kein Mann. Gut, was? Ja, das ist unerträglich. Bleibt also nur eins. Halt! Der Revolver ist echt. Ah! Er hat sich wirklich erschossen. Als Pointe. Und der Teppich ist eben vom Reinigen gekommen. Da sind die Schnäpse, Madame. Aber zu spät, um einen Dialogsatz zu spät, sie ganz. Othello, stirbt mir nicht so. Und wenn der Schokoladenrevolver echt gewesen wäre und der echte Schokolade und du infolgedessen, oder wenn der Revolver mit Nachtcreme geladen gewesen wäre und stattdessen der Nachtcreme-Tiegel mit... Oh, er stirbt. Wie ungeheuer dramatisch. Darauf muss ich mir einen genehmigen. Das war also Othello auf Noel Coward-isch, ja? Nachgewildet, aber doch vorgegötzt. Und jetzt wollen wir die gleiche... Ah, da sehe ich schon einen Meister in ganz anderer Tracht. In Lederhosen. Es ist übrigens nicht nur mein schlechtes Personengedächtnis, warum ich meine Bekannten Meister nenne. Ich habe einen Komplex. Einmal als junger Mann in Wien... Einer grüßte mich, meine Verehrung, Meister. Ich sagte, nennen Sie mich nicht Meister. Sagte, wieso, Doktor sind Sie nicht, Beruf haben Sie keinen, also kann ich Sie doch nur Meister nennen, Sie Trottel. Seither komme ich den anderen zuvor. Was wollte ich eben sagen? Ach ja, ich sehe hier schon jemand in Lederhosen für unsere neue Variante des Othello-Themas. Anzengruber, Ganghofer? Nein. Richard Billinger, dieser heidnische Gamsbart. Ibsen wäre schon ergiebiger, aber nein, wir gehen lieber aufs Ganze. Blut und Boden, wie man das hierzulande vor 1000 Jahren genannt hat. Der Weibsteufel. Erinnern Sie sich? Karl Schönherr. Er war übrigens gar nicht so, ich kannte ihn, ein ausgezeichneter Mann. Also Othello nach Karl Schönherr. Hast du zur Nacht gebetet? Desdemoni. Desdemoni nennst mich? Du seins ganz krank wird bis in die innersten Eingeweiht. Die fromme Klosterschwester, die mich aufgezogen hat, die hat mich so genannt. Ach, den Eltern sollten wir sowas verbieten. Dass dich von einer Frommen haben aufziehen lassen. Der lange Name. Schier unchristlich kommt man sich vor damit. Da muss sie einem ja mitten im Leib sitzen, die Sinnlichkeit. Roni, das Bett, auf dem du da sitzen tust, schau dir's an, das Bett. Weißt du, was das für ein Bett ist? Hast sie vielleicht nicht mit mir geteilt, die Schuld in dem Bett? Wird heute noch dein Totenbett sein. Totenbett? Heut den Topf. Heut den Topf! Was ist das für ein Topf, Weib? Ist was Flüssiges drin? Hast du es erkannt, das Flüssige? Ist das heilige Salböl? Tust vielleicht nicht erzittern, Mo? Salböl. Hat eins ein Recht darauf, dass es seine Salbung hat, bevor dass es niedergemetzelt wird? Weib, an dir metzelt es sich nicht so leicht. Leicht genug. Und jetzt kannst es auch haben, das Eingeständnis von dem, warum jeder Stadtfrack oder Gendarm mich einen Weibsteufel heißen mag. Heißt dich selber vielleicht was anderes, Desdemoni? Hättest sie eben nicht treiben dürfen, die Unzucht mit dem Kassel. Mit dem Kassier? Von der Landeshypothekenanstalt ist er. Hast du es vergessen? Und wie hätt's denn die Hypothek zahlt auf unser Häusl, wenn ich ihn nicht umgarnt hätte mit meiner Liebeskunst? Der Kassier ist tot. Tot? Tot. Unschuldig war er. Da war ohnehin nur der Kassier auf dem Schuldschein von meiner Brunst. Nur der Kassier. Außer dem Jager. Der Jager auch? Hab ja müssen. Hätte ich ja ins Zuchthaus gebracht, der Jager. Dich, den Huldra. Weib, auch den Jager habe ich schon tot gemacht. Mann, hast denn keinen Gott? Horch, wenn's aufleitend so von die eisigen Berggipfel herunterklingt, da muss eins ja doch einen Gott haben. Mann. So wie du den Teufel hast. Was ziehst denn da heraus aus deinen Lederhosen? So einfach vor dem ganzen Publikum. Das ist der Hirschfänger, mit dem ich sie beide umgebracht hab. Schmei, Alter, schmeißt er mich auf den Tisch? Ja. Wieso schmeißt denn du mich hier auf den Tisch? Ja. Wie am gefangenen Gamsbock, dem, was du die Kehle durchschneiden willst. Wieder! Ja, was denn? Mit dem Hirschfänger traust dich, Feigling. Aber mit der nackten Hand, dass du über meinen brünstigen Leib hinfährst, du Hosenscheißer, wie ich da waffenlos vor dir lieg, und da traust dich nicht. Trau ich mich nicht, oho, trau ich mich nicht. Dass einem schier die volle Sinnlichkeit durch die Gebeine rüttelt. Weib, an dir... Da hat einer einmal was zum Anhalten dran. Ja, ja, was machst du denn? Das Messer weg! Kehr's ja nur gegen mich selbst. Nein! Jesus, Maria und Josef! Hat er sich richtig selbst entleibt? Auf einen Toten, mehr oder weniger, kommt's jetzt schon nicht mehr an. Und das ganze blutige Blut über der guten Sturm. Jetzt gib's mir auf Schnaps. Das war also Othello Alpin. Ich hoffe, es hat Sie nicht zu sehr aufgeregt. Sehen Sie, da ist noch Saft und Kraft drin. Da findet jeder von uns noch was zum Anhalten dran. Und das ist ja doch schließlich unser allergeheimster Wunsch, im Dramatischen. Aber die Moden wechseln. Wir lassen uns gar nicht so selten auch Moden einreden, die gegen unsere innersten Wünsche sind. Denken Sie etwa an die Kurvenlosigkeit der Frauen, zur Zeit der Weimarer Republik natürlich. Das wäre ein ganz neues Thema für einen ambitiösen Professor der Sozialphilosophie. Nun, wir sind eben jetzt im Begriff, uns eine kurvenlose Dramatik einreden zu lassen. Sie hat ihre Reize. Gerade ihre Undramatik hat ihre dichterische Attraktion. Ob da einmal jemand was zum Anhalten dran haben wird, das entscheidet dann die Zeit. Ja, die kommende Zeit, meine ich. Unserer Zeit ist diese Antidramatik sehr gemäß. Auch der Film ist ja eine Auflösung des Dramatischen. Auch das Hörspiel ist ja so viel leichter geschrieben, wenn einer es antidramatisch schreibt. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen diese einigermaßen ernsthaften Gedanken vorsetze. Natürlich akzeptieren wir diese Antidramatik am liebsten, wenn sie einen sogenannten Gegenwert offeriert, ein Alibi. Das Alibi kann sentimentale Idyllik sein, die Träne im Knopfloch, wie in Thornton Wilders unsere kleine Stadt. Oder ein anderes, besonders populäres Alibi für Undramatik ist Tiefsinn. Denken Sie an den gähnenden Abgrund des Tiefsinns in Beckett's »Wir warten auf Godot«. Ich war sehr verlockt, Ihnen Othello à la Godot zu präsentieren in meinem heutigen Panoptikum. Aber dann habe ich mich doch für eine andere Variante entschieden, für die mit dem poetischen Alibi. Was Sie jetzt hören werden, ist Shakespeare ersetzt durch meinen sehr betrunkenen, doch genialischen toten Freund Dylan Thomas. Othello unter dem Milchwald. Aufhören, wo es aufhört. Es ist Abend geworden in der kleinen Stadt. Abend, labender Labeabend. Die Babys schlafen, Sogar die Raben haben ihre schlappen Flappen schon zur Nacht gefaltet in der eingelullten, umstummten Stadt. Psst. Hörst du sie atmen? So atmen? Die Babys? Die Raben? Herr und Frau Oberpostrat Schwannecke. Und die Gerüche. Die Akazie riecht. Im vierten hohen Glasgefäß im Schranke des Apothekers Richards riecht Lindenblütentee. Das Baby des Bäckers Braun riecht nach Babypuder und sonst noch was und träumt von Sternen in den Fernen, von Gestirnen über Firnen, von Stornen, die sich in Bornen spugeln. Auf der Gondel, auf unserer schlafschattenhaft verflatternden Lagune, sagt Mifroni Meyer aus Bückeburg: Hugo, ach, kannst du hören, wie es stinkt? Auch unser Briefträger Alles Dalles tut Ähnliches. Er atmet ebenfalls. Hastig. Er schläft nicht. Er steigt die Treppe hoch im Palazzo des Gemeindeadmirals O'Talley. Mrs. Desdemonica O'Talley würde ihm wie sonst immer die Briefe abnehmen, um sie zuerst zu lesen. Aber diesmal... ist sie ein wenig eingeschlummert zu einem schwalbenflatterzarten Nickerchen. Zu O'Talley sagt inzwischen Alles Dalles: Ich bringe einen Brief an Sie von Jago Jones. Er teilt Ihnen in ihm streng vertraulich mit, dass er mit seinem Fernrohr Cassidy Pritchard auf dem Gipfel der Deutschen von Kadridris beobachtet hat, wie er sich in ein Taschentuch... Es war ein Taschentuch aus Kunstseide mit der Aufschrift... Herzliche Grüße aus Everest Twist. Und jetzt fragt sie Jago Jones, ist das nicht das Taschentuch, das Sie zum vorigen Eistet vor der Mifroni O'Talley gegeben haben? Und wie kommt es dann zu Mr. Cassidy? Was tun Sie da mit Ihren Zähnen? Man hört sie knirschen. Mifroni Desdemonica O'Talley schläft inzwischen weiter ihren Schwalbenflügelflaumfederschlaf. Sie hat zum Abendbrot Ente und Bratkartoffeln gegessen und zu viel Rotkohl. Und der Rotkohl sagt zu der Mifroni: Ich trenne mich nicht von dir. Die Ente aber schmiegt sich an ihren Traum und flüstert: Kennst du mich noch? Ich bin die mit dem Watschelgequatschelquackegekacke. Als die Magd mit dem Messer kam, habe ich einen falschen Schritt getan. Die Kartoffeln aber sagen bloß in ihrer Kartoffelsprache: Umf. Im Magen der Schlafschlatter schnatternden, der schnarchbarchend überzwarchten Mifroni Desdemonica. Indes ihr Mann, Gemeindeadmiral O'Talley, über dem Knigge für feine Umgangsformen beim Gattinnenkillen brütet. Der Knigge sagt: Niemals ohne vorherige gesellschaftliche Konversation. In diesem Sonderfall womöglichst über ein religiöses Thema. Zum Beispiel? Infolgedessen? Infolgedessen? Infolgedessen? Ah, ah! Was ist in dich hineingefahren, Mr. O'Talley, dass du mich so aus dem Schlaf herausrüttelst? Ich bin heute Nacht nicht für dich zu sprechen. Ich habe zu viel gegessen. Ich habe geträumt. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Wo bleibt deine Bildung, Mr. O'Talley? Das ist aus einem anderen Stück. Hast du auch schön richtig dein Nachtgebet aufgesagt, Mrs. O'Talley? Sie ist eben von ihm umgebracht worden. Die Ente in ihrem Magen ist von der O'Talleyschen Köchin umgebracht worden. Die heißt Gwendolyn Lloyd Richards. Nicht die Ente, sondern die Köchin selbst. Auch die Kartoffeln sind von Gwendolyn Lloyd Richards umgebracht worden. Desdemonica O'Talley ist gar nicht von Mr. O'Talley umgebracht worden, sondern von seinem Minderwertigkeitskomplex. Weil er ein Schwarzer ist. Dabei sagt unser Briefträger alles Dalles, der es doch wissen muss, im Wirtshaus. Er ist nicht mal ein echter Schwarzer, ist er nicht einmal. Und was sagt Otelli selbst? Er sagt es zu Emmeline Johns Own, die Mrs. Otellis Kammerzofe war und hereingekommen ist, um ihn wegen des vielen Blutes auf dem Teppich Vorwürfe zu machen. Er sagt, ich bin gar kein echter Schwarzer. Mein Urgroßahne hat der Prinzessin Hind Friedrich Landjutby einen gewissen Vorschlag gemacht. Worauf sie sagte, bevor sie ihm das gewährte, könne er warten, bis er schwarz wird. So ist er schwarz geworden, samt Kind und Kindeskind. Schwarz, schwarz. Auch die Nacht wird inzwischen schwärzer und schwärzer. Nur Mifrone Emmeline nimmt Mr. Otellis Rechtfertigungsversuche nicht an und besteht darauf, fortzufahren. Daran fuck Puthele Planethle, Pad via Trie, Ian Die, Flan Verfreit, Wittland, Syrien, Gogo. Peng, hat er sich selber umgelegt. Aufhören, wo es aufhört. Aus dem Milchwald über der Stadt steigen die Nebel in die nachtschattenhaftere Nachtbenebelung. Wie Traumtränen über das stolpernde Holperpflaster, unter die Schatten nachtschattenden satten Ratten von Johns Richards und Roberts Pritchard, in den umglumpften Untersturz, und das Blut lurrt in den kurzen Wurzeln der Schläfer. Die tiefe Nacht des schiefen Wachtmeisters ist ganz sacht. Die Fachtung über der schlafbehafteten Befrachtung des Eierpopeia-bereiften Schlafhafens der Hafenschläfer. Und in diesem Sinne weiter und weiter und immer weiter. Das war Othello auf Dylan Thomasisch. Othello unter dem Milchwald. Und nun will ich etwas Unerwartetes tun. Unerwartet für die, die meine Schwächen kennen. Ich gebe Ihnen zu meinem heutigen dramatischen Panoptikum keinen weiteren theoretischen Kommentar. Sie hörten von Robert Neumann Othello und die Folgen. In der zweiten Folge befinden sich Samuel Beckett, 1958 zu weltweitem Ruhm gekommen mit seinem Drama Warten auf Godot, und der Altrealist Hermann Sudermann. Beginnen wir mit Warten auf Godot im Original. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, mit einer Richtigstellung beginnen zu müssen. Eine Programmänderung. Hätte man mich rechtzeitig ans Mikrofon gelassen, so hätte ich Ihnen die Enttäuschung ersparen können. Aber Sie wissen ja, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, wie diese Ansager sind. Sie müssen das erste Wort haben. Rücksichtslos. Après ce le déluge. Sie verstehen mich. Also, Parodien mache ich heute nicht. Das war letztes Mal. Heute präsentiere ich Ihnen ein Stück ernster literarischer Forschung. Ernstester. Dramatischster. Metadramatischster. Damit habe ich den Kennern unter Ihnen natürlich auch schon angedeutet, um was es geht. Der weitaus größte Metadramatiker unserer Zeit, größte in der Richtung nach unten, wenn Sie mich recht verstehen, größte, weil tiefste, ist Samuel Beckett, dessen Wir gähnen auf Wardot bis in das letzte unserer Provinztheater gesickert ist. Bitte bleiben Sie ruhig beim Hörgerät. Versuchen Sie nicht, den Sender anzurufen, um mich richtigzustellen. Das Telefon ist abgeschaltet. Ich weiß schon, aber Sie haben Unrecht. Der Ihnen vielleicht geläufigere Titel »Wir warten auf Godot« war nur auf einen Generalprobenbetriebsunfall zurückzuführen, einen Sprechfehler eines stotternden Schauspielers in Bad Tölz. Ja, man ließ es dann dabei. Aber das Originalmanuskript der Urfassung, das hier vor mir liegt, sagt deutlich »gähnen«. Die in missgünstigen Kreisen verbreitete Behauptung, es habe ursprünglich »Wir kotzen auf Wardot« geheißen, ist nichts als ein Gerücht. Diese Urfassung, deren deutsche Erstsendung Ihnen heute präsentieren zu dürfen, wir, die Meister stolz sind, hat natürlich noch nicht die geläuterte Form des definitiven Textes, der von aller Handlung gesäubert ist. In der Urfassung geht leider noch etwas vor. Nicht viel. Aber doch. Ein Mann, Roquecoin Felseneck, nicht wahr? Über den Namen allein wäre ein Essay zu schreiben. Also dieser Mann kommt anstelle seines Freundes Cuneau in dessen Heim, um mit der Mutter zu sprechen und die Heimkehr des verlorenen Sohnes vorzubereiten. Er findet aber zunächst nicht die Mutter vor, sondern, hochinteressant, Cuneaus Jugendgespielin. Sie sehen die metaphysische Bedeutung, ja? Aber ich will Ihnen die ans Unerträgliche grenzende Spannung dieser Szene nicht durch Vorauserzählen zerstören. Anders steht es natürlich mit dem rein Geistigen. Das bedarf selbstverständlich des Kommentars. Also die Sache beginnt damit, dass das Mädchen sagt, da sind sie. Direkt, nicht wahr? Toll. Darauf er schon sehr tief, bin ich, meinen Sie? Sehr tief, nicht? Sagt sie in blendender Gradlinigkeit, Sie sind Roquecoin. Hier macht man nichts vor. Nicht? Darauf er, wie bitte? Also darauf sagt, also müssen Sie über den ganzen Text reden. Ach so, bitte, bitte, wenn Sie glauben, dass Sie es besser können, meine Damen und Herren, die Schauspieler beschweren sich, sie wollen das machen, dazu seien Sie da. Ne? Also ich enthalte mich des Kommentars. Sie kennen Schauspieler? Nein? Dann seien Sie froh. Aber bitte, Sie hören also, wir gähnen auf Vardou. Da sind Sie. Bin ich? Meinen Sie? Sie sind Roquecoin. Rocke? Roquecoin. Eckenfels oder Felseneck. Oder Roquecoin. Umarmen wir uns. Oder einander. Die einander umarmen, umarmen nicht sich selbst. Aber die sich selbst umarmen, umarmen einander nicht. Großartig, großartig. Bemerken Sie die ganze Bedeutung. Ich habe so etwas. Pardon. Moment. Pardon. Aber die sich selbst umarmen, umarmen einander nicht. Hat das Vardou gesagt? Wer ist Vardou? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir gähnen auf ihn. Kamen Sie nicht her, um auf Cuneaus Mutter zu gähnen? Ich erinnere mich an nichts. Sind Sie Cuneaus Schwester? Wer weiß, wessen man was ist? Wer weiß, warum man wozu? Das ist großartig, großartig. Seien Sie die Unterbrechung, die metaphysische Bedeutung. Also nun lassen Sie uns doch endlich mal weitermachen. Gut, bitte, bitte. Pardon, ich sage von jetzt an überhaupt nichts mehr. Wer weiß, wessen man... Nicht ein Wort. Na, hören Sie doch aber endlich auf. Wer weiß, wessen man was ist? Wer weiß, warum man wozu? Wenn Sie Ihre Hose ausziehen... Ich werde sie plätten und betreuen, als wäre es ein Stück von mir. Hose. Ah, ja, hier. Helfen Sie mir. So. Ah, nein, oh, jetzt. Voilà. Aber die Evangelisten haben keine Hosen ausgezogen. Gott hat keine Hosen. Hat Herr Vardou eine Hose? Das weiß man nicht. Vielleicht hat Cuneaus Mutter eine Hose. Das wird man nie erfahren. Nie? Oder immer. Ist das dasselbe? Mir ist es dasselbe. Oh. Ach, verzeihen Sie, haben Sie eben etwas gesagt? Ich war eingeschlafen. Zu früh, zu früh. Oder zu spät. Vielleicht weiß das Vardou. Vielleicht wissen Sie selbst es, wenn Sie Vardou sind. Wie sieht er aus? Er hat einen langen Bart. Alles, was Sie selbst sagen, hat einen langen Bart. Einen langen? Aber Sie sind es nicht. Wir sind nicht er. Wir gähnen nur auf ihn. Ich werde jetzt fortgehen. Fortgähnen? Ich werde jetzt fortgähnen, um Cuneaus Mutter zu sagen, dass Sie da sind. Wenn ich es bin. Umarmen wir einander. Uns. Einander. Kuss. Wir gähnen auf Vardou. Verzeihen Sie, dass ich unterbreche, aber gerade hier, sehen Sie, aus dieser Stelle kann bewiesen werden, dass es nicht heißen kann, wir kotzen auf Fardeau. Das ganze ungemein feine Wortspiel, fortgehen, fortgähnen, es fiele ja doch logischerweise... Sie hören jetzt überhaupt auf. Abgesehen davon, dass Sie den Sprecher doch logischerweise an dieser Stelle wohl gähnen hören können, nicht aber kotzen, nur das wollte ich noch sagen. Jetzt bin ich ja schon still. Gott sei Dank. Also nochmals zurückkommen. Nochmals das von der Mutter, ja? Seiner Mutter sagen, dass Sie da sind. Ja. Wenn ich es bin. Umarmen wir einander. Kuss. Oh, wir gähnen auf Vardeau. Wer kommt dort? Traue ich meinen Augen? Dort kommt Cugnot. Roquecoing? Bist du es? Nein. Ich bin es auch nicht. Was hast du da eben getan? Ich musste nur mal bloß rasch. Im Treppenhaus? Was du suchtest, ist am Ende des Ganges rechts. Ich habe mir eine Melodie gepinkelt. Hör zu. Wie ein Schifferklavier. Wie eine Schiffsmühle. Wie ein Wasserklavier. Wäre es am Ende des Ganges rechts gewesen? Ich hatte den Lichtschalter nicht gefunden. Wie der linke Schächer. Der linke Schächer hat der auch. Auch er, im Finstern. Auch er hat das Licht nicht gesehen. Nicht du hättest kommen sollen, sondern deine Mutter. Bin ich nicht meine Mutter? Ist nicht jeder von uns seine Mutter? Hast du Hosen an? Ja, dann bist du sie. Hand in Hand hätten wir uns aufhängen sollen. Vom Eiffelturm. Schon bevor dies alles begann. Jetzt zahlt es sich nicht mehr aus. Jetzt zahlt es sich nicht mehr ein. Jetzt salzt es sich nicht mehr ein. Aber vielleicht salzt es sich aus. Entschuldige. Weißt du, auf wen wir gähnen? Ich sage es nicht. Nein, ich sage es nicht. Sag auch du es nicht. Das ist kein Grund, dass du deine Hose nicht schließt. Lohnt es sich noch? Das lohnt sich immerhin noch. Aber dann ist hier überhaupt nichts mehr los. Nein, ich tu's ja schon, verzeih. Nur keine Nachlässigkeit in kleinen Dingen. Hat das Herr Vardeau gesagt? Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Ob er was gesagt hat, gib mir eine Rübe. Oder einen Rettich. Eine Rübe oder einen Rettich. Oder eine Rose. Wenn man eine Rose zu Ende isst, schmeckt sie schlechter als am Anfang. Wenn man dagegen einen Rettich? Was? Nichts. Ich sag es nicht. Deine Mutter hat keine Hose, aber die Tante meines redlichen Schusters hat die Blatter. Hat das Vardeau gesagt? Das hat Langenscheid gesagt. Was? Ich habe nicht zugehört. Dies, Dialog, das Ganze. Dialog, Methode Langenscheid. Kommt da wer? Nein, da geht wer, ich. Umarmen wir einander. Uns. Adieu, adieu. Und vielen Dank. Nein, vielen Dank meinerseits. Meinerseits. Gut, deinerseits. Adieu. Adieu, deinerseits. Du bleibst? Mein Stiefel, au, der Absatz, da, passt nicht drauf. Zu groß. Je größer der Stiefel, desto größer der Absatz. Gestohlen. Man müsste wissen, ob gestern heute war. Aber vielleicht ist hier bloß dort. Ist jeden Donnerstag erst Montag. Es passiert aber auch leider gar nichts in diesem Langenscheid. Jemand kommt schon wieder. Meine Mutter. Guten Tag. Wer seid ihr? Vardeau hat es gesagt. Die Zeitung hat es gesagt. Wir sind die Fratellinis. Aber auf Kotz? Auf Kotz, Kotz. Auf Tief? Kotz, Kotz. Denken Sie bloß. Ohne Hut? Da haben Sie Ihren Hut. Obwohl, beziehungsweise gerade weil infolge der existenziellen Quack-Quack, infolge der Erkenntnisse von Kierkegaard und Heidegard, die Unexistenz, infolge der, absolut durch den Hut gesprochen, infolge der Gesprochmethode des Langenscheidschen wieder Tiefsinns, beziehungsweise ob trotz, die Unbeweglichkeit des So-Seins der langen Scheide, des langen Scheideweges, quack, quack, den Verdacht eines akuten Falles von tiefer Synonymitis mit Gähnsymptomen nicht von der Hand zu weisen gewesen worden hätte, absolut, oder auch eben gerade, still, genug, oder auch eben gerade zum Trotz, zum Kotz, zum Tiefkotz, der Tiefstiefel sein Abwässerchen, ich wiederhole nicht Posthoc, sondern Propterhoc, sein Hinabwässerchen in die Sickeranlage des Kirkegartens und anderer Abartens in die Stiefeltypologie der Tiefenpsychologie nicht nur hinabgekeltert, ich erschlag ihn. Aus, sondern auch hinaufgestuft ins heideckerisch-kosmische, ich wiederhole, obwohl, quack, quack, die sartersche Pessimistitis gerade infolge der langenscheidschen Synonymerkrankung die Tante, die Feder der Tante zwar nicht dem Gähnen des Sehnens positiv bzw. positiv negativ, so doch wenigstens negativ positiv negativ. Nichtsdestotrotz, nicht posttriste, sondern propter Heidegger, unbeschadet des vorangehend folgenden existenziellen. Schief. Und was jetzt? Jetzt spielen wir das Ganze von hinten nach vorn. Bravo, bravo, bravo. Und nun, meine Damen und Herren, zur Erklärung. Aber wozu denn? Wie bitte? Das hat doch gar keinen Sinn. Also, Herr Drach, da bin ich ganz anderer Ansicht. Ja, wegen des philosophischen Gehalts, Heidegger. Heidegger? Wieso? Jawohl, ich bestehe drauf. Das tut mir leid, aber das auch ist... Von Heidegger war doch gar nicht die Rede. Wieso von Heidegger war nicht die Rede? Natürlich. Roquequin sagt doch auch das von der Tante. Aber natürlich ist von Heidegger und der Tante die Rede. Dort, wo Roquequin sagt, existenziell. Und dann sagt er, bitte, spiel das doch nochmal zurück. Aber oh, wozu denn? Ja, ich bestehe drauf. Los. Gesehen. Ja, halt hier etwa. Vom Eiffelturm. Schon bevor dies alles begann. Jetzt zahlt es sich nicht mehr aus. Jetzt zahlt es sich nicht mehr ein. Jetzt salzt es sich nicht mehr ein. Nein, nein, das ist nicht aber die Stelle. Vielleicht salzt nein, es sich etwas aus. Später bitte. In die Sickeanlage des Kirchengartens ja. Und andere Abartens in die Stiefeltypologie der Tiefenpsychologie nicht nur hinabgekeltert, jawohl, das ist es. Aus, sondern auch hinaufgestuft ins heideckerisch-kosmische, ich wiederhole... Halt, voilà. Da haben Sie es, meine Damen und Herren. Das ist der Text und ich habe auch hier den Wortlaut eines Vortrags, den Professor Heidegger neulich hier über den Sender gehalten hat. Bitte zum Beweis, da heißt es... Die Frage nach dem Existenziellen ist sohin vor allem eine Frage des Es. Ohne Es wird das Nichts zum Nicht. Und denken wir es uns als eine Idee, so wird aus diesen eingebildeten Nichtsen eine Allgegenwart von eingebildeten Nichten. Das Wesen des ursprünglich nichtenden Nichts führt durch Verneinung der Nichtung zu dem, was ich hier die Nicht-Nichtung oder nach dem Senecaschen Tantus clamor per unam omletam, die Tantung nenne. Die Tante ist die Nichtnichte des Nichts unter Eliminierung des Es. Oder auch die Vernichtung verwandelt die Vertantung in ihr Erkenntnistheorie ist und nur in ihrer Vereinfachung, Klammer Simplificatio, einerseits zur Tunte und andererseits in die Tinte führt. Tantum quantum fordert die platonische Definition, die Forderung nach dem Quantum der Tanten. Durch die Entmassung der Tante wird die Vermessung der Tunte über die Benichtung des Ex Zum Sechs. Na bitte, damit wissen Sie ein für allemal Bescheid, was den philosophischen Gehalt des Beckettschen Meisterwerkes betrifft. Bleibt die Handlung. Sie ist Ihnen klar, ja? All das von dem Mann, der bei der Mutter seines Freundes intervenieren will, aber zunächst ein junges Mädchen antrifft, vielleicht seines Freundes Braut und so weiter. Zum Schluss kommt dann doch noch die Mama selbst und wird das Ziel von Roquecoins unwiderstehlicher Beredsamkeit. Ja? Und nun, wie hätte ein noch dramatischerer Dramatiker diese Situation bewältigt? Was steckt hinter ihr an Substanz? Wie sähe Beckets Godot aus, zum Beispiel bei Hermann Sudermann? Bitte, Sie hören also jetzt das Gleiche von Sudermann. Ich muss um Vergebung bitten. Der Diener wies mich in diesen Salon. Horst, Baron Felseneck Stolzenstein. Es war Frau Kommerzenrat Tresto, die ich, der Jugendfreund ihres Sohnes Kuno, hier anzutreffen erwartete. Kunos Jugendfreund? Holla, bläst der Wind aus dem Loche. Mein Fräulein, verzeihen Sie meine Unkenntnis. Nie sprach mir Kuno von einer Schwester. Schwester? Ich bin nicht die Tochter des Hauses. Ich bin die Tochter eines armen, doch ehrlichen Mannes in Kötschenbruder. Einer edlen Regung im Herzen des verstorbenen Kommerzienrates verdanke ich es, dass ich in diesen Räumen aufgezogen wurde. Nicht Sie, mein Fräulein, diese Räume sind dem Herrn Kommerzienrat hierfür Dank schuldig. Sie sind ein Schelm. Mein Fräulein. Nun will ich die Frau Kommerzienrat von ihrer Anwesenheit in Kenntnis setzen. Dieses Prachtmädel hat er mir verschwiegen. Ob es mir wohl gelingen wird, die Kommerzienrätin zu dieser Verbindung zu überreden? Ob Mutterliebe stärker ist als Familienstolz. Es muss gewagt werden. Bin ich doch schon gefährlicheren Aufgaben gegenübergestanden. Horst! Horst! Du hier, mein Kuno. Du solltest doch erst in einer Stunde kommen. Es hielt mich nicht mehr in dem fremden Hotelzimmer. So nahe der Heimat. Ich musste. Ich entschloss mich. Ich eilte. Ich flog. Nun kenne ich, was er in allen Ehren natürlich seine Heimat nennt. Ruhig Blut, mein Junge. Ruhig Blut? Oh, Horst, seit du mich, den noch nicht 20-Jährigen, damals aus den Klauen des Spieltischteufels befreit hast... Sprechen wir nicht davon. Ich tat meine Pflicht. Übrigens hast du deinen Dank abgestattet, dass du mir während unserer Reise durch Afrika mehrfach das Leben rettetest. Was bedeuten ein paar wohlgezielte Schüsse gegen das, was du für mich getan hast? Muss ich dich daran erinnern, Horst, dass du mir nachher jenes kleine Kapital vorstrecktest? Dass du durch Ausdauer, Fleiß und Rechtschaffenheit binnen weniger Jahre verfünfzigfachen konntest. Nochmals sprechen wir nicht davon. Und nun geh, mein Junge, in deine alten Zimmer hinüber. Du wirst Wiedersehen feiern wollen. Mit den alten Räumen. Und nicht nur mit Ihnen. Sie kommt, Achtung, von Felseneck, alter Herzensjäger. Hallali. Herr Baron Felseneck. So nennt man mich in diesen nördlichen Breiten, die ich einst meine Heimat hieß. In Bombay nennen sie mich Auparistaka, das heißt der weise Bruder. Am Togosee heiße ich Tiu Okala, der gütige Löwe. Auf den mexikanischen Ranchos höre ich auf den schlichten Namen Guacho, der Herr. Und zu Tunis heiße ich Keish. Was heißt das? Das zu sagen verbietet mir meine Bescheidenheit. Es heißt, schöner Mann. Und, mein Herr, was führt Sie zu mir? Das verständlich zu machen, Frau Kommerzienrat, muss ich ein wenig weiter ausholen. Es war zu der Zeit, als ich kaum gehen konnte, dass die schützende Hand meiner Mutter durch das unerbittliche Schicksal von mir gerissen ward. Baron. Es war zu der Zeit, als ich kaum gehen konnte. Seither habe ich gehen gelernt. Manche Damen behaupten sogar, ich ginge zu weit. Oh, Sie sind ein Schelm, Baron. Doch wer in diesem Ton von seiner Mutter spricht, hat sich den Weg zum Herzen jeder Mutter schon erschlossen. Ich bin Mutter Baron. Doch wir wollen den Tee drüben im kleinen Salon nehmen, in der lauschigen Plauderecke am Kamin. Reichen Sie mir Ihren Arm. Gewonnen. Gratuliere dir, Kuno, zu deinem Freund. Frau Kommerzienrat? Mein Herr? Hallali. Das war also Beckett à la Sudermann. Und nun lassen Sie mich für einen Augenblick ernst sein. Ich glaube, ich habe Ihnen ja schon aus einem früheren Anlass gesagt, Parodien ist nicht Possenreißerei, sondern ein blutiges Geschäft. Metadramatik habe ich früher diesen Godot genannt. Ich hätte Antidramatik sagen sollen. Dramatische Impotenz. Es ist ein großer Drang in uns allen, uns verzaubern zu lassen. Wir wollen geblufft sein. Und der beliebteste Bluff ist der Tiefsinnbluff. Er vermittelt Herrn Müller und Fräulein Schulze das Hochgefühl, philosophische Gewichte stemmen zu können, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Ein gewisser philosophischer Nihilismus, der weniger originell ist als arrogant, hat gerade in unseren Tagen dafür den Boden bereitet. Außer der tiefsinnigen Spielart dieses Nihilismus gibt es aber auch noch eine andere, nämlich die grimmige. Das verlockt uns zu dem Experiment, gerade das ungeschminkte Theater, den Kitsch, sozusagen den nackten Sudermann, als Angelpunkt zu verwenden, als den Punkt, von dem aus vielleicht auch noch die grimmige Spielart des theatralischen Nihilismus aus den Angeln zu heben ist. Wie, in anderen Worten, sähe Sudermann à la Osborne aus. Sie erinnern sich ja, Blick zurück im Zorn. Sollte sich etwa herausstellen, dass auch der nichts anderes ist als ein grimmig verkappter Kitschier? Hören wir uns das an. John Osborne als zorniger junger Sudermann. Grüßen Sie doch wenigstens. Aber nein, nein, ich heiße ja bloß MacFelseneck. So einen wie mich muss man ja nicht grüßen. Was? Ich will gegrüßt werden! Dann dürfen Sie sich eben nicht mit dem Hintern voran ins Zimmer hereinschieben. Wollen Sie Tee? Ich will Anerkennung meiner Menschenwürde. Des einen Mannes Hinterer ist des anderen Mannes Gesicht. Aber das verstehen Sie nicht, Sie Kuh, hä? Den Tee ohne Zucker. Bitter. Kunos Mutter da? Wer sind Sie denn? Wirklich vorgestellt haben Sie sich nicht. Warum bohren Sie eigentlich in der Nase? Aus Erbitterung. Ich hoffe, Sie verfallen bloß nicht in den katastrophalen Irrtum, mich für einen Gentleman zu halten. Mit dem Hintern voran bin ich lediglich eingetreten, weil meine Hose vorne bekleckert ist. Da haben Sie die volle Wahrheit. Aber der Wahrheit sind Sie nicht gewachsen, hä? Ziehen Sie sie aus. Wahrheiten zieht man in meinen gesellschaftlich minderwertigen Kreisen nicht aus, Milady. Aber Hosen, sie gehören tatsächlich gereinigt und geplättet. Ausziehen? Jawohl, doll realistischerweise. Das Eisen ist noch warm. Bitte? Da haben Sie sie. Deshalb müssen Sie sie mir doch nicht gleich an den Kopf schmeißen. Kunos Mutter suchen Sie? Aha. Sollten Sie seine Mätresse sein? Erwähnt hat er sie nie. Nur damit Sie sich keine Schwachheiten einbilden. Mehr Tee! Doppelbitter! Unter Doppelbitter tut ihr es doch alle nicht. Mit Mätresse ist das übrigens so eine Sache. Er hat mich immer gehasst, weil ich das erste Mal noch Jungfrau war. Er betrachtete das als einen Betrug. Übrigens bin ich schwanger. Aber das sage ich ihm natürlich nicht. Das Schwein imitiert mich. Da haben Sie Ihre Hose wieder. Wenn Sie dafür einen Dank erwarten sollten, da hätten Sie schon einen freundlicheren Herrn aussuchen müssen. Reichen Sie mir Ihren Busen. Oder nein, geben Sie mir lieber eine Zigarette. Schmeißen Sie mir nicht zu, sondern geben Sie sie mir, als wäre ich ein Mensch. Ich lächle rätselhaft und gieße mir eine weitere Tasse ein. Das war übrigens eine Regiebemerkung. Na, ich werde jetzt wirklich gehen und der Alten sagen, sie soll sich sowas wie Sie einmal ansehen. Allein. Da kann ich wenigstens mein echtes Gemüt durchschimmern lassen. Es ist einfach nicht wahr, dass ich anstelle einer Seele bloß ein paar Pubertätspickel habe. Niemand weiß es. Im Geheimen hüpfe ich mit den Eichhörnchen auf einem Mondstrahl auf und ab. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Wenn niemand zuschaut, treibe ich Unzucht mit einem Goldfisch. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Husch, husch. So bin ich nun mal. Wisst ihr, du Scheißkerl? Deine Alte sollte doch kommen. Was machst du denn hier, du Trottel? Jetzt, statt im nächsten Nackt. Die Sehnsucht, weißt du. In jedem gewissen Sinne. Ach, wäre ich nicht so blödsinnig gewesen, dir für deine schmutzigen Geschäfte 100 Mark zu leihen, die ich mir demnächst noch zurückzuholen gedenke, so würde ich dich jetzt in die Fresse hauen, grundlos, dass dir die Zähne in Doppelreihen auf der Gegenseite hinausspazieren, mitten in die Natur hinein. So was habe ich im Urwald das Leben gerettet. Ich bereue es jeden Tag. Weißt du, was du mich kannst? Au, au, Sau! Au, au, au, au! Ich will eine Zigarette. Ich will jetzt eine Zigarette. Ja, verreck daran. Keine Zündhölzer. Halb dich an dir selbst. Au, au! Ah, so, jetzt habe ich dich. Noch eine feindselige Handlung und ich trete dich zu Brei. Es würde die Menschheit um die Fortpflanzung ihrer edelsten Blüte bringen. Gib mir noch Tee! Was hast du denn eben getan, wie ich gekommen bin? Gedichtet, Monsieur, wenn Sie nichts dagegen haben. Halten Sie Gnade, ich bin ein Dichter. Ein Chanson. Die ersten Zeilen hatte ich schon, bevor du mich unterbrachst. Dachte, reiß mir die Haare von den Zähnen, reiß mir die Zähne aus dem Maul. Reiß aus den Augen mir die Tränen. Vorwärts, Johnny, sei nicht faul. Reiß mir die Dänen. Ja? Weiter habe ich noch nicht. Du hast mich unterbrochen, du Dreckskerl. Großartig. Komm, lass meine Zeitung in Frieden. Ich will sie noch lesen. Außerdem habe ich schon den Refrain. Setz dich nicht auf meinen Stuhl. Du, der Refrain ist wie Urwaldtrommeln. Alles hören? Mahagoni, Mahagoni, Johnny. Barsch, Barsch, Barsch. Ja. Kannst du die Urwaldtrommeln hören, wie sie in der Ferne verhallen? Barsch, Barsch, Barsch, Barsch, Barsch. Ja. Wahrscheinlich bist du zu blöd dazu, ne? Genial. Ja, so genial ist alles, was ich dichte. Ist es Barsch wie kurz angebunden oder Barsch wie Hecht? Es ist B wie Rundfunkfamilienprogramm. Da kommt meine Alte. Ich hab's gehört. Bravo, bravo. Stark, halb stark. Ja, das ist der Saukerl, Mama, den ich seinerzeit für ein menschliches Wesen hielt. Ich wünsche dir guten Appetit zu ihm. Ich haue ab. Vorgeblich, um meine Mätresse zu verprügeln, in Wirklichkeit, um ein paar junge Birken zu streicheln. Oder etwas dergleichen. Man reiche mir ein Kissen, in das ich schluchzend mein Gesicht vergraben kann. Er stiehlt mir meine Pointen. Ich bin das zarte Gemüt in der beschissenen Schale. Apropos beschissen, wenn Sie jetzt etwa Ihr Hemd ausziehen wollten, könnte ich es waschen oder plätten oder sonst was. Ich habe nie eine Mutter gehabt! Legen Sie Ihren Kopf an meinen Busen. Oh. Ihr Busen ist wie ein Bordell in Benares. Oder in Bückeburg. Er schwillt wie der Bizeps eines Matrosen, der in einem Eskimo-Dorf auf offenem Marktplatz einer Wette zuliebe laut zählend 16 Negermädchen hintereinander entjungfert hat. Und da das Publikum schreit, es seien nur 15 gewesen, sagt er kalt lächelnd. Gut, dann fangen wir noch mal von vorne an. Toll! Sie Zorn, ihr junger Mann. Worauf haben Sie denn eigentlich so einen Zorn? Das geht Sie einen Dreck an. Ich weiß es nicht. Ach, wissen Sie, was ich möchte? Halt! Das werden Sie nie senden. Nein, was ich wirklich möchte. Ich möchte mich einmal so richtig vor der Brust packen. Ach, wissen Sie, so richtig und mich schütteln und mir selbst ins Gesicht spucken, damit es sich einmal herausstellt, wer mehr zum Kotzen ist. Ich oder ich? Gong! Und da bin wieder ich. Dabei habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Die Lektion ist gelernt. Ich komme lediglich noch einmal aus Missgunst, der Ansage wegen. Sie haben sonst immer das letzte Wort. Sie hörten Parodien auf Becketts Godot und Osborns Zorn mit Sudermann als dem Angelpunkt. Und Sie hörten, ich habe doch noch das letzte Wort, anstelle von Robert Neumann als Verfasser des Programms, Gerd Westphal als Conferencier. Und weiter hörten Sie als Emanuel, Emma, Emmy, Sigrid Roth, als Madame Tresto, Frau Kommerzienrat Tresto und Frau Tresto, Annemarie Holz, als Rock Quin und von Felseneck, Pinkas Braun, als Kühno und Kuno, Heinz Drache, und im Osborn umgekehrt, als Meckfelseneck Heinz Drache und als Kuno, Pinkas Braun. Ton Rolf Mittag, Schnitt Christa Schade, Regieassistenz Bronno Plath, Regie Oswald Döpke.